Frust in der Tasche, immer wieder Frust im Bauch. Immer wieder nenn ich mich Flasche, Feigling oder Blindgänger auch. Immer wieder Faust in der Tasche, immer wieder Frust im Bauch. Immer wieder nenn ich mich Flasche, Feigling oder Blindgänger auch. Immer wenn es nötig zu sprechen, dann schweig ich doch wieder dazu. Eines Tages wird es sich rächen, wenn ich schon jetzt immer zu. Immer wieder Beiträge zahlen, immer wieder schimpfen darauf. Abends am Kneipentisch strahlen, wenn ich mich wütend besauf. Morgens halb verkatert erwachen, mühsam nur pünktlich zur Schicht. Dort nur das Nötigste machen, immer am Rande der Pflicht. Gut kennen und auch all die Reden von ihm, den wir unsere Hoffnung jetzt nennen, letztlich meinen Kopf doch einzieh. All meine Fehler gut kennen und auch all die Reden von ihm, den wir unsere Hoffnung jetzt nennen, letztlich meinen Kopf doch einziehen. Abwarten, ob denn die anderen um mich herum sich auch trauen, denn ich lass mir doch nicht als erstem eins auf die Schnauze hauen.